Vom Snob zum ästhetischen Allesfresser. Der amerikanische Soziologe Thorstein Veblen hat in seiner Theorie der feinen Leute schon 1899 einen speziellen Typus der Oberschicht in den USA beschrieben: den Snob, der sich durch Nichtstun und Verschwendung hervortut. Der müßige Herr, wie Veblen sagt, genießt das Beste, was an Esswaren, Getränken, Narkotika, Häusern, Bedienung, Schmuck, Bekleidung, Waffen, Vergnügen, Amuletten, Idolen und Gottheiten zu haben ist. Bei dieser Beschreibung fühlt man sich unwillkürlich an Oscar Wildes Roman »Das Bildnis des Dorian Gray« aus dem Jahr 1890 erinnert, dessen alterslose Hauptfigur zum Zeitvertreib Edelsteine, ausgefallene Düfte, exotische Wandteppiche und seltene Instrumente sammelt. Der Snob ist aber in gewisser Weise konservativ, denn er hat eine rigide Vorstellung davon, was ästhetisch als besonders gilt, wobei er immer auf eine klare Abgrenzung zu unteren Schichten bedacht ist. Mit seinem Müßiggang und seinem demonstrativen Konsum ist er nicht am Besonderen um seiner selbst willen interessiert, sondern allein um der sozialen Distinktion willen. Durch diesen autoritären Impuls bleibt er ästhetisch in engen Bahnen. Erst zum Ende des letzten Jahrhunderts entwickelte sich als moderner Gegenentwurf zum Snob ein neuer Typus: der ästhetische Allesfresser, wie ihn der amerikanische Soziologe Richard A. Peterson und seine Kollegen nennen. Der ästhetische Allesfresser ist der Prototyp des Neophilen, der immer aufs Neue überrascht werden will. Er ist aber nicht unterschiedslos offen für alles, sondern offen dafür, sich von allem begeistern zu lassen. Allerdings nur, insofern es neu ist. Dabei macht er keinen Unterschied zwischen Hoch- und Unterhaltungskultur. Den Allesfresser kann ein Konzert der Berliner Philharmoniker ebenso unterhalten wie eines von Sting. Die Jean-Luc Godard-Retrospektive im Programmkino findet er ebenso interessant wie das Computerspiel Hitman 2 auf der PlayStation.